Die Kinder bekommen nachmittags in der Schule von einer Studentin Nachhilfeunterricht. In ihrer WG sagt sie zu ihren Mitbewohnerinnen: Wie schade, dass die Eltern ihre Kinder so vernachlässigen. Die arbeiten doch gar nicht, die hätten doch Zeit. Sie schicken die Kinder auf den Spielplatz in der Nachbarschaft. Aber die Kinder sind müde vom Ritalin und als sie zurück nach Hause kommen, hat eins eine Schramme im Gesicht, weil ein anderes Kind zugeschlagen hat, dem genauso langweilig war. Im Fernsehen läuft die Bundestagswahl. Sie schalten um, damit die Kinder still sind. Während die Kinder fernsehen, suchen sie Formulare zusammen und Unterlagen, um weiter Geld zu bekommen. Ihre eigenen Kontoauszüge, die Kontoauszüge der Kinder. Bewerbungen, von denen sie schon vorher wussten, dass sie zwecklos sein würden. Schulbescheinigungen. Noch gehen die Kinder zur Schule. Vielleicht haben sie auch keine Kinder. Herzlichen Glückwunsch! Hoffentlich haben sie es geschafft, ohne Kinder und ohne Arbeit noch irgendetwas Schönes in ihrem Leben zu finden. Sonst haben sie sich vielleicht schon umgebracht. Jeder fünfte Suizid weltweit steht in Zusammenhang mit Arbeitslosigkeit.